Editorial. Hallo Menschen. Ihr haltet die Gaidav Nummer 64 in euren Händen. Vielleicht merkt ihr, dass sie dünner und leichter ist als normalerweise. Das liegt daran, dass sie nur 28 Seiten stark ist statt wie üblich 32 oder sogar 36 Seiten. Dennoch haben wir einige gute Artikel zu den Themen Ukraine, Anarchismus in der Türkei und Kurdistan, zum autonomen 1. Mai in Wuppertal, Bock haben und Vereinbarungen in anarchistischen Strukturen sowie zum Thema Rassismus. Hinzu kommt ein sehr schönes Gedicht, das sich fragt, was mit humorlosen Menschen zu tun sei und den Aufruf zu den anarchistischen Tagen in Jena, welche im Mai stattfinden werden. Die feministische und antirassistische Großdemo am 12.03.16 in Köln, wir berichteten und mobilisierten in der Gaidav Nummer 63, wurde von vielen Beteiligten als Erfolg gewertet. Es gab mit dem FLTI-Stern-Blog sowie dem Blog kurdischer Frauenstern zwei riesige Blöcke. Insgesamt war die gesamte Demo sehr bunt, laut und kreativ. Auch der anti-autoritäre Block, der von Gruppen der FDA organisiert worden ist, war mit über 200 Leuten gut vertreten. Auf dem Coverbild der Gaidav findet ihr einen Eindruck des anti-autoritären Blocks. Neben diesen positiven Lichtblicken gibt es allerdings weiterhin viel zu tun, tägliche Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte, menschenunwürdige Zustände an den abgeriegelten EU-Außengrenzen und mit dem Einzug der AfD in drei weitere Landesparlamente durch Hunderttausende erhaltener Stimmen pro Bundesland wird das Ausmaß des stetigen Rechtsrucks in der BRD ein weiteres Mal sichtbar. Resigniert nicht, sondern bleibt bzw. werdet aktiv. Wir wünschen euch viel Kraft dafür. Eure Gaidav-Redaktion. Weltweit. Die Verwirrung ist groß. Von Paul Kellner. Die Ukraine steht am Rande eines Staatsbankrotts, etliche Faschist-SternInnen wurden in das neue Regime integriert und im Donbass herrscht noch immer ein blutiger Krieg, der den Konflikt unter den Großmächten gefährlich angeheizt hat. Außerdem hat der Maidan der ukrainischen Linken einen Schlag versetzt, Nationalismus und Patriotismus erfassten auch die eigenen Reihen. Die direkte Aktion hat mit den Kiva-AktivistInnen Mira und Sniff telefoniert. Sie sind aktiv in der Gefangenen-Soli-Gruppe Anarchist Black Cross, der syndikalistischen Autonome Workers Union sowie bei Antifascist Action Ukraine. Direkte Aktion, inwiefern hat sich eure politische Arbeit seit dem Maidan-Umsturz verändert? Mira, das größte Problem ist der Nationalismus, der sich auch in den Köpfen vieler Linker festgesetzt hat. Umsturz und Krieg haben viele zu Patriot-SternInnen gemacht. Die neue Regierung verstärkt das noch mit einer unglaublichen Propagandaschlacht. Zudem werden unsere Mobilisierungen heute nicht mehr so ernst genommen wie noch vor dem Maidan. Damals waren 100 Leute an einer anarchistischen oder linksradikalen Demo ein starkes Zeichen, heute sind wir nicht mehr, doch die Leute sind seit dem Maidan Größeres gewohnt. Sniff, zurzeit hält zudem eine gewisse kollektive Depression Einzug. Viele GenossstärnInnen haben resigniert und sich zurückgezogen. Spielt auch staatliche Verfolgung eine Rolle? Immerhin sind mehrere Polizeipräsidien und Ministerien mit FaschiststernInnen besetzt worden. Seite, die Autoritäten beachten uns kaum. Die FaschiststernInnen im Polizeiapparat verfolgen noch keinen unterscheidbaren Kurs zu früher. Sie befehden zurzeit eher jenen Polizeiflügel, der noch unter Janukowitsch gedient hat. Denn diese alte Garde hasst die neuen Beamten, die schließlich mitverantwortlich sind für zahlreiche getötete Polizisten. Wenn nicht mit der Polizei, so habt ihr bestimmt mit Neonazis auf der Straße zu kämpfen. Bis Ende 2015 verzeichneten wir keine Zunahme faschistischer Gewalttaten in der Öffentlichkeit. Ein möglicher Grund dafür war, dass ein Großteil der militanten Neonazis an der Front stationiert war. Dazu kommt, dass wir bis dahin kaum für öffentliches Aufsehen sorgten. Doch nun hat sich die Lage für uns verschlechtert. Am 19. Januar etwa wollten in Kiew Linke und Menschrechtsgruppen wie jedes Jahr eine öffentliche Gedenkkundgebung für Stanislav Markelov und Anastasia Beborova, die in Russland von Nazis der Organisation Bonn ermordet wurden, abhalten. Zwei Kundgebungen waren geplant, eine menschenrechtliche und eine anarchistische. Doch beide mussten abgesagt werden, da Nazis des AS-Regiments aufkreuzten und gewalttätig wurden. Am 14. Februar wurde zudem eine anarcha-feministische Demonstration in Kharkiv angegriffen, was zu zwei Verletzten führte. Die Zunahme der Gewalt ist kein Zufall. Freiwilligenbataillone und nationalistische Organisationen mobilisieren zunehmend gegen die Regierung und üben sich in einer sehr aggressiven Rhetorik. In Kiew griffen am 20. Februar im Rahmen des Maidan-Jubiläums Rechte die Polizei und diverse als russisch deklarierte Geschäfte an. Seite, ein Eindruck davon, was uns vermehrt erwarten könnte, wenn FaschistInnen von der Front zurückkehren und zu Hause für Ordnung sorgen wollen, zeigen zwei Beispiele. An der letzten Gaipride in Kiew warf ein ehemaliger Freiwilliger eine Bombe in Richtung Umzug und verletzte dabei einen Polizisten. Und als im August die rechtsextreme Partei Svoboda das Parlament stürmen wollte, warf ebenfalls ein Kriegsrückkehrer eine Granate in die verhasste Polizeisondereinheit. Während Sniff von bombenwerfenden Nazis erzählt, fallen gut hörbar drei Schüsse. Aufregung. Kontaktabbruch. Kurz darauf ein Anruf. Seite. Komrade, are jutere. Ja, was war los? Schüsse auf der Straße. Wir wissen nicht warum, mussten aber kurz raus, um nachzuschauen. Kommt sowas öfters vor? In Kiew eigentlich nicht. Die Leute haben sich seit dem Maidan aber an einiges gewöhnt, auch an das Donnern von Detonationen oder an Schüsse. Kommen wir also auf den Krieg zu sprechen. Seit seinem Beginn im April 2014 sind über 9000 Menschen getötet worden, die Infrastruktur des Donbass ist weitgehend zerstört, die Wirtschaft beider Seiten leidet. Der Waffenstillstand ist brüchig. Wer will eigentlich noch kämpfen? Seite, die Ukraine hatte vor dem Maidan eine relativ kleine Armee, doch der Umsturz löste einen Boom von freiwilligen Einschreibungen aus. Viele Maidan-AktivistInnen ließen sich rekrutieren. Das hat sich drastisch geändert. Heute geht kaum einer mehr freiwillig an die Front. Es gibt Zwangsrekrutierungen und Haftstrafen für Dienstverweigerer. Doch für manche aus dem Heer der Arbeitslosen ist der Kriegsdienst eine gangbare Option. Zunehmend verbreitet sich in der Armee der schwarze Humor. Er verdiene sein Geld als Kanonenfutter, sagte mir kürzlich ein Soldat, der wie viele seine Illusionen verloren hat. Im Osten wiederum vernichtete der Krieg tausende Arbeitsplätze, was die Männer in die Söldnertruppen und die Frauen in die Prostitution treibt. Die tausenden Kriegsflüchtlinge wiederum haben längst jede Hoffnung auf ein besseres Leben in Russland oder in der Westukraine aufgegeben. Auf beiden Seiten sind sie faktisch unerwünscht und werden, wenn überhaupt, nur miserabel unterstützt. Ukrainische FaschistInnen und Neonazis aus ganz Europa haben sich in rund 30 Bataillonen der sogenannten Antiterroroperation gegen die abtrünnigen Volksrepubliken Donetsk, DNR, und Lugansk, LNR, im Donbass angeschlossen. Richtig. Aber im Osten sieht es leider nicht besser aus. In Westeuropa kennt man die Bilder vom Maidan mit seiner Nazi-Symbolik oder die Kampfeinheiten des rechten Sektors und von Svoboda. Doch es scheint kaum bekannt, dass auch in den Einheiten der DNR und LNR unzählige FaschistInnen kämpfen, sogar solche aus der Westukraine. Meist handelt es sich bei diesen Rechten jedoch um prorussische Nationalisten, russische FaschistInnen und Anhänger der rassistischen, eurasischen Bewegung. Aber gibt es nicht auch linke, antifaschistische Kämpfer auf Seiten der Volksrepubliken? Seite, alle langjährigen antifaschistischen AktivistInnen, die wir kennen, sind aus dem Donbass geflüchtet. Doch tatsächlich kämpfen nicht nur Rechte auf beiden Seiten. Auch Kämpfer, die sich als links verstehen, sind beiderseits zu finden. Hier sprechen viele Linke über die sogenannte Prizrak-Brigade, in welcher sich Teile als antifaschistisch und kommunistisch begreifen. Seite: In der großen Mehrheit handelt es sich hierbei keineswegs um Kommunist-SternInnen im ursprünglichen Sinne. Auch der ehemalige Kommandant Alexei Motzkowoi, der im Mai wohl auf Befehl der LNR-Führung einem Mordanschlag zum Opfer fiel, war höchstens ein Populist mit generellen Phrasen über soziale Gerechtigkeit, am liebsten wetterte er einfach gegen die Oligarchen. Motzkowoi war auch der Mann, der eine versammelte Volksmenge über die Todesstrafe für einen Angeklagten abstimmen ließ. Einem Vergewaltigungsopfer und generell allen Frauen riet er, die Straßen und Bars zu meiden und stattdessen zu Hause für die Reproduktion des Volkes zu sorgen. Die Begriffe Antifaschismus und Kommunismus muss man vor dem Hintergrund unserer Geschichte verstehen, sie lassen sich nicht einfach in ein westliches Begriffsverständnis übertragen. Ist die italienische Ska-Punk-Band Banda Bassotti also umsonst für die Prizrak-Brigade und die Volksrepubliken auf Solidaritätstournee gegangen? Was Banda Bassotti tut, ist sehr dumm. Sie glauben, im Donbass einen antifaschistischen Aufstand ausmachen zu können. Ich bin mindestens einmal im Monat im Osten und weiß deshalb, einen solchen Aufstand gibt es nicht. Die Band soll endlich aufhören mit dieser Kampagne, die einen sinnlosen Krieg begünstigt und der sozialen Befreiung nicht im geringsten dient. Banda Bassotti ist ja nicht alleine. Auch die ukrainische marxistisch-leninistische Organisation Bootheba unterstützt die Volksrepubliken. Das stimmt. Aber es ist schon interessant. Hier in der Ukraine höre ich vielleicht einmal pro Monat von dieser Gruppe, die wohl höchstens 200 Mitglieder umfasst. Bin ich jedoch in Deutschland, sprechen mich die Leute dauernd auf sie an. Dafür haben einige Leute von der Deutschen Roten Hilfe gesorgt, die für Bootheba eine Spendeaktion starteten. Ganz am Anfang war Bootheba auf dem Maidan präsent, machte aber schnell eine Kehrtwende. Im politischen Leben hier spielen sie kaum eine Rolle und die radikale Linke der Ukraine hat sich mit einem Protestschreiben an die Rote Hilfe gewandt. 1. Aber ja, wir wissen von mindestens einem Mitglied, das auf Seiten der Volksrepubliken kämpft. Wie haben sich denn die Anarchist-SternInnen zum Maidan verhalten? Seite: Unterschiedlich. Ganz am Anfang waren wir nicht dabei. Doch dann beschränkte die Regierung die Demonstrations- und Versammlungsrechte und schritt mit massiver Gewalt ein, worauf einige von uns auf den Maidan gingen und eine anarchistische Hundertschaft gründeten. Wir wollten verhindern, dass der Staat sich komplett in ein autoritäres Regime verwandeln würde. Und dann wurdet ihr vom Platz geprügelt. Seite: Ja. Feminist-SternInnen, Anarchist-SternInnen und linke Gewerkschafter-SternInnen, die Flagge zeigten, lebten gefährlich. Wir bildeten danach eine Gruppe, die Spitäler bewachte. Denn es kam immer wieder vor, dass die Schergen des Staates Verletzte entführten, misshandelten und sogar töteten. Erfreulich ist, dass es genau diese Gruppe ist, die heute den Kampf gegen die Verschlechterungen im Gesundheitswesen anführt. Aber dennoch. Der nationalistische Taumel erfasste auch Anarchist-SternInnen. Einige durchaus. Ehemalige Genossen meldeten sich freiwillig bei der Armee. Der langjährige antifaschistische Aktivist, Gewerkschafter und Anarchist Alexander Kolchenko sang nach seiner Verurteilung zu 10 Jahren Gefängnis die ukrainische Nationalhymne. Weil es der russische Inlandsgeheimdienst FSB war, der ihn verhaftet und nach Moskau verschleppt hatte, konnte das zwar auch als Provokation verstanden werden. Doch all dies zeigt, die Verwirrung war und ist vielerorts groß. Diese Verwirrung führt anscheinend auch zu einer Vermischung. Selbst in einer Analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung wird die Gruppe Autonomer Widerstand als links eingestuft. Was sind das für Leute? Seite: Bis vor kurzem waren das klar antisemitische Rassist-SternInnen und Faschist-SternInnen, die völkische Fackelmärsche organisierten. Mit dem Maidan ist jedoch etwas sehr Interessantes passiert. Die Gruppe ist vermeintlich nach links gerückt, hält sich mit dem Rassismus zurück und setzt dafür auf antikapitalistische Parolen und fordert die sozialistische Revolution. Zudem gab sie sich einen autonomen Look, wie wir ihn von links kennen. Antifaschistische Hooligans von Arsenal Kiew sind jetzt mit dieser Gruppe befreundet. Und auch ehemalige Freunde von uns finden, der autonome Widerstand sei jetzt links. Tatsächlich ist es andersrum, diese ehemaligen GenossstärInnen sind nach rechts gerückt. Das hat auch mit dem Phänomen des Monarchismus zu tun, das wir leider hier und in Russland kennen. Dabei handelt es sich um anarchistische Machos, die sich nur für den Klassenkampf interessieren und besonders die LGBT-Bewegung verabscheuen. Speziell aus diesem Umfeld sind Leute übergelaufen. Wurde deshalb auch der legendäre anarchistische Revolutionär Nestor Machno von rechts vereinnahmt. Seite, das ist nichts Neues. Machno wird gerne zum ukrainischen Nationalhelden stilisiert. Über seine sehr eingehenden Überlegungen zum anarchistischen Kommunismus wird bewusst geschwiegen. Das liegt aber auch daran, dass hier lange keine wirklichkeitsnahen Darstellungen über ihn verfügbar waren. In der Sowjetunion wurde Machno bloß als krimineller Bandit gebrandmarkt. Die Kommunistische Partei der Ukraine, KPU, seit dem Maidan verschiedentlich unterdrückt, wurde im Dezember mitsamt ihrer Symbolik endgültig verboten. Wer hat sie zuletzt eigentlich noch gewählt? Meine Großmutter hat sie immer gewählt. Nein, im Ernst, auch hier stimmen die Begrifflichkeiten längst nicht mehr. Die KP ist eine durchwegs konservative Partei und wird immer schlimmer. Sie unterstützte Janukowitsch fast bis zum Schluss. Jetzt paktiert sie unter neuem Namen sogar mit der rechten und homophoben Verschwörungstheoretikerin Natalia Witrenko, ihrerseits Vorsitzende der progressiven Sozialistischen Partei der Ukraine. Seite, wohl ohne sich der Ironie bewusst zu sein, nennt die Partei ihre neue Koalition jetzt linke Opposition. So hießen in der Sowjetunion die trotzkistischen Abweichler SternInnen. Aber wie bewertet ihr das Verbot der KP politisch? Seite, wie gesagt, die KP hat die kümmerlichen Reste ihrer Popularität mit dem Maidan praktisch vollständig verloren und war nicht mehr fähig, genug Stimmen auf sich zu vereinen, um ins Parlament einzuziehen. Der Zweck der Unterdrückung der KP war also nicht primär die Neutralisierung eines politischen Gegners. Vielmehr kreierte das Parteiverbot ein Bild des erfolgreichen Kampfes gegen die separatistische Bedrohung durch die Kommunisten. Jenes Bild also, das man im Osten nicht zeichnen konnte, da dort militärisch nicht viel erreicht wurde. Zudem freut das Verbot auch den Oppositionsblock, also die Nachfolgepartei von Janukowitschs Partei der Regionen. Denn viele ehemalige Wähler SternInnen der Kommunist SternInnen werden nun diese Partei wählen. Auch ehemalige Parteigänger SternInnen Janukowitschs, welche es geschafft haben, sich in die herrschenden Parteien einzugliedern, hauptsächlich in den Block Petro Poroschenko, sind erleichtert, da in den Medien nun die Kommunist-SternInnen als Staatsfeind Nummer 1 gehandelt werden und nicht die ehemaligen Parteigänger-SternInnen Janukowitschs. Und natürlich gibt das Verbot auch den Faschist-SternInnen Auftrieb, die seit jeher gegen alles Kommunistische hetzen. Linke Parteien scheinen praktisch überall in der Krise zu stecken. Gleichzeitig stehen Aufstände und Umstürze, die von Platzbesetzungen ausgehen, symptomatisch für die jüngste Geschichte. Was heißt das für die Linke? Nicht an den Erhebungen teilzunehmen, wäre fatal und würde auf eine Verteidigung des Alten hinauslaufen. Aber wie in der Ukraine so aktuell auch in Venezuela haben die Aufstände das rechte Lager gestärkt. Seite, das zeigt doch, dass wir wieder ein Konzept haben müssen, eine Alternative, die wir verfolgen können. Es ist auch falsch, die Aufstände ständig dem westlichen Imperialismus in die Schuhe zu schieben, auch wenn dieser immer involviert war und ist. Ihr wollt also einen konkreten, anarchistischen Gegenvorschlag zum bestehenden? Im viel diskutierten Buch Der kommende Aufstand wird das gar nicht eingefordert, sondern vielmehr die Kraft des Aufstands an sich betont. Seite, wir haben das Buch nicht gelesen. Doch wir können sagen, dass hier in der Ukraine die rein destruktive Betonung des Anarchismus mehrheitlich abgelehnt wird. Was würdet ihr anders machen, wenn ihr noch einmal vor die Zeit der Maidan-Proteste zurück könntet? Schwer zu sagen. Unser größtes Problem waren ja nicht die FaschistSternInnen, sondern eine ignorant und dumpf auftretende Volksmasse. Was unser Verhalten angeht, hätten wir vielleicht mehr Aktionen und Theorievermittlungen machen und aus dem subkulturellen Kontext ausbrechen müssen. Und auf dem Maidan wäre es wichtig gewesen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, über ihre Forderungen und Vorstellungen zu debattieren. So etwas wie die spanischen Assemblies Populaires gab es auf dem Maidan kaum. Statt zu diskutieren, wurden hier vor allem Parolen nachgebrüllt. Und wie können euch GenossstärkInnen aus dem Ausland unterstützen? Erstmal sollen die Leute aufhören, die Kriegsparteien zu unterstützen. Das ist nicht unser Krieg. Dann ist der internationale Austausch enorm wichtig. So trafen wir uns mit GenossstärkInnen aus Ex-Jugoslawien, die sich ja in einer vergleichbaren Situation befanden. Auch die Verbindung zur Bewegung in Russland werden wir intensivieren. Seite, wir wollen zudem die GenossstärkInnen aller Welt ermahnen, die Fragen über Aufstand, Krieg und Internationalismus auf breiter Ebene zu diskutieren, bevor es zu spät ist. Vielen Dank für das Interview und solidarische Grüße. Links. www.awtonomia.net, mehrsprachige Website der Autonomous Workers Union. www.nihilist.li, mehrsprachige anarchistische Website aus der Ukraine. www.awtonom.org, mehrsprachige und wichtigste anarchistische und antifaschistische Website der früheren UdSSR. Fußnote 1. Die Rote Hilfe dazu in einer Stellungnahme: Es ist ausgeschlossen, dass linke allgemeinpolitisch tätige Organisationen pauschal von uns Spendengelder überwiesen bekommen. Vielmehr solidarisieren wir uns vor allem mit einzelnen AktivistSternInnen, die aufgrund ihres linken politischen Engagements kriminalisiert werden. Dabei ist für uns deren individuelle politische Weltanschauung nicht von Bedeutung. http://www.rote-hilfe.de/presse/bundesvorstand. Der Aufbau von Selbstverwaltung in der Türkei und Kurdistan, die DAF. In diesem Interview spricht die DAF über die Geschichte des Anarchismus in der Türkei, ihre Aktionen im antikapitalistischen Kampf und über die kurdische Freiheitsbewegung. Von Corporate Watch, Roara Graf Magazine, 3.9.15, /Übersetzung, Martalton. Im Mai diesen Jahres, 2015, Anmerkung die übers, bereisten forschende AktivistSternInnen von Corporate Watch, 1, die Türkei und Kurdistan, um über die Truppenermittlungen anzustellen, die militärische Ausrüstung für die türkische Polizei und Armee bereitstellten. Wir sprachen mit einer Menge Gruppen von einer Vielzahl verschiedener Bewegungen und Kampagnen. Im Folgenden ist die Abschrift unseres Interviews mit drei Mitgliedern der anarchistischen Gruppe Devrimsi Anarchist Efaliyet, DAF oder Revolutionäre Anarchistische Aktion, in Istanbul im Mai 2015. Die DAF ist bei der Solidarität mit dem kurdischen Kampf, der Revolution in Rojava und gegen die Angriffe des IS auf Kobane sehr engagiert und aktiv gegen die Repression des türkischen Staats- und Unternehmensmissbrauch. Sich versuchen gerade Alternativen zum gegenwärtigen System aufzubauen mit Hilfe von Selbstorganisation, gegenseitiger Hilfe und Kooperativen. Das Interview wurde im Vorfeld der türkischen Wahlen durchgeführt und streift die Wahlkampagne der HDP, der pro-kurdischen Demokratischen Partei der Völker. Kurz nachdem das Interview stattfand, übersprang die HDP die 10%-Hürde der gesamten Stimmen, um ins türkische Parlament zu kommen. Die Mitglieder der DAF, die es alle vorziehen, anonym zu bleiben, eröffneten das Interview, indem sie über die Geschichte des Anarchismus in der Region sprachen. DAF, Wir wollen die Verbindung zwischen dem Freiheitskampf am Ende des osmanischen Zeitalters und den Freiheitskämpfen Kurdistans hervorheben. Im osmanischen Zeitalter organisierten Anarchist-Sterninnen Arbeiterkämpfe in den wichtigsten Städten, Saloniki, Izmir, Istanbul und Kairo. Beispielsweise war der italienische Anarchist Errico Malatesta bei der Organisierung der Industriearbeiterschaft in Kairo beteiligt. Bei den Freiheitskämpfen von Armenien, Bulgarien und Griechenland gab es Verbindungen zu anarchistischen Gruppen. Alexander Atabekan, 2, eine wichtige Person im armenischen Freiheitskampf, war ein Anarchist, der Flugblätter ins Armenische übersetzt und sie verteilt hat. Er war ein Freund von dem russischen Geograf und Anarchist Peter Kropotkin und verteilte Kropotkins anarchistische Flugblätter. Wir sprechen gerade über dies, weil wir die Wichtigkeit der Freiheitskämpfe hervorheben wollen und diese mit der Bedeutung der Unterstützung für den kurdischen Kampf nebeneinander stellen. Corporate Watch, was passierte mit den Anarchist-Sterninnen nach der osmanischen Zeit? Gegen Ende des Osmanischen Reichs, Ende des 19. Jahrhunderts, unterdrückte Sultan Abdulhamid II. Die Aktionen der Anarchist-Sterninnen in der Türkei. Er wusste, was Anarchist-Sterninnen waren und hatte ein besonderes Interesse an ihnen. Er tötete oder deportierte Anarchist-Sterninnen und gründete eine spezielle Geheimdienstgruppe zu diesem Zweck. Die Anarchist-Sterninnen antworteten darauf, indem sie Angriffe auf den Yildizsaray-Palast und Sprengstoffanschläge auf die Osmanbank in Saloniki durchführten. Die Herrschaft des Osmanischen Reichs endete nicht mit der Türkischen Republik. Es ist inzwischen vergangen, aber das System ist immer noch dasselbe. Zu Beginn des kemalistischen türkischen Staates 1923 wurden viele Anarchist-Sterninnen und andere Radikale gezwungen auszuwandern oder sie wurden getötet. Die CHP, Mustafa Kemals Partei, erlaubte keinerlei Opposition und es gab Massaker an Kurd-Sterninnen. Von 1923 bis 1980 gab es keine große anarchistische Bewegung in der Türkei aufgrund der Popularität sozialistischer Bewegungen und aufgrund der staatlichen Repression. Die Revolutionswelle von den 1960ern bis zu den 1980ern beeinflussten jene Landstriche ebenfalls. Dies stellten die aktiven Jahre der sozialen Bewegungen dar. Während dieser Zeitspanne gab es revolutionäre anti-imperialistische Bewegungen, die durch den Vietnamkrieg hervorgerufen worden sind, Jugendorganisationen, Universitätsbesetzungen und anwachsende Kämpfe von Arbeitenden. Diese Bewegungen waren marxistisch-leninistisch oder maoistisch, es gab keine anarchistischen Bewegungen. 1970 fand ein langer Arbeitskampf statt. Millionen Arbeitende liefen über 100 Kilometer von Kocaeli nach Istanbul. Die Fabriken waren geschlossen und die Arbeitenden waren auf der Straße. War in der Türkei zu dieser Zeit überhaupt etwas Bewusstsein für Anarchismus vorhanden? Während dieser Jahre wurden viele Bücher von europäischen Radikalen in die türkische Sprache übersetzt, aber es wurden nur 5 Bücher über Anarchismus übersetzt, 3 davon, in denen über Anarchismus geschrieben wurde, um ihn zu kritisieren. Im osmanischen Zeitalter waren viele Artikel über Anarchismus in den Zeitungen veröffentlicht. Beispielsweise war einer der 3 Herausgeber-Sterninnen der Zeitung Tirak Anarchist. Die Zeitung druckte die Abhandlungen des russischen Anarchisten Mikhail Bakunins genauso ab wie die Artikel über Anarchosyndikalismus. Die erste anarchistische Zeitschrift wurde 1989 veröffentlicht. Danach wurden viele Zeitschriften herausgegeben, die den Anarchismus aus verschiedenen Perspektiven in den Blick nahmen, zum Beispiel Poststrukturalismus, Umwelt etc. Der rote Faden stellte die Tatsache dar, dass alle Artikel für eine kleine intellektuelle Leserschaft geschrieben waren. Die Sprache dieser Zeitschriften war zu weit entfernt von den Menschen. Die meisten jener Beteiligten stand mit der akademischen Welt in enger Verbindung. Oder sie waren ehemalige Sozialist-Sterninnen, die beeinflusst worden sind vom Zusammenbruch der Sowjetunion, welcher eine große Enttäuschung für viele Sozialist-SternInnen darstellte. Deswegen fingen sie an, sich Anarchist-SternInnen zu nennen, aber wir denken nicht, dass dies ein guter Weg darstellt, sich dem Anarchismus anzunähern, das heißt mittels einer Kritik des Sozialismus. Zwischen 2000 und 2005 versammelten sich in Istanbul Leute, um über Anarchismus zu reden, und sie fingen an zu fragen, wie können wir kämpfen? Zu dieser Zeit schätzen wir, dass es 50 bis 100 Anarchist-SternInnen gab, die in der Türkei und außerhalb lebten. Könnt ihr beschreiben, wie die DAF sich aktuell organisiert? Gerade erreichen wir 500 Anarchist-SternInnen, die zum Mai-Day in Istanbul erscheinen. Wir sind in Kontakt mit Anarchist-SternInnen in Antalya, Eskihir, Ahmet, Ankara und Izmir. Medan, die Zeitung der DAF, wird an 15 bis 20 Städte verschickt. Wir verfügen über ein Zeitungsbüro in Ahmet, von dem wir die Zeitungen Kurdistan weit verbreiten. Bis jetzt ist sie in türkischer Sprache, aber vielleicht werden wir sie eines Tages in kurdischer Sprache veröffentlichen, wenn wir uns das leisten können. Wir schicken Medan auch in Gefängnisse. Im Gefängnis in Izmir haben wir eine Stern-N-Gefährt-Stern-In und wir verschicken Exemplare an über 15 Gefangene. Vor wenigen Monaten wurde ein Verbot für radikale Publikationen in den Gefängnissen eingeführt. Wir nahmen an Demos außerhalb der Gefängnisse teil und wir schafften es, genug Druck aufzubauen, sodass aktuell Zeitungen in Gefängnissen wieder erlaubt sind. Die Hauptfrage für die DAF ist, den Anarchismus innerhalb der Gesellschaft zu organisieren. Wir versuchen, Anarchismus mit Kämpfen auf der Straße zu verknüpfen. Dem verleihen wir Gewicht. Fast 9 Jahre machen wir dies jetzt schon. Auf einer ideologischen Ebene haben wir eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Wir haben keinen hierarchischen Blickwinkel auf Kämpfe. Wir denken, der Arbeitskampf ist wichtig, aber nicht wichtiger als der kurdische Kampf oder die Frauenkämpfe oder ökologische Kämpfe. Der Kapitalismus versucht, jene Kämpfe zu spalten. Wenn der Feind uns auf einer ganzheitlichen Ebene angreift, müssen wir es auf einer ganzheitlichen Weise angehen. Anarchie besitzt eine negative Bedeutung für die meisten Leute in der Gesellschaft. Anarchie wird mit Terrorismus und Bomben verbunden. Wir wollen den Anarchismus legitimieren, indem wir ihn mit Argumenten für Kämpfe gegen Unternehmen und für die Umwelt verbinden. Manchmal versuchen wir, die Verbindungen zwischen Staat, Unternehmen und Umweltzerstörung in den Blickpunkt zu richten, wie die Sache, die Corporate Watch macht. Wir mögen es, Anarchie als einen organisierten Kampf darzustellen. Wir haben den Leuten auf der Straße die organisierte Herangehensweise zum Anarchismus gezeigt. Von 1989 bis 2000 war Anarchismus Darstellung. Schwarz tragen, Piercings und Iros. So sahen ihn die Leute. Nach 2000 begannen die Leute, Anarchist-SternInnen zu erleben, die Teil der Frauenkämpfe und Arbeitskämpfe waren. Wir nehmen den Anarchismus von Europa nicht als Nachahmung. Andere Anarchist-SternInnen haben sich dem Anarchismus angenähert als eine Nachahmung des US- oder europäischen Anarchismus oder als eine Underground-Kultur. Wenn wir die anarchistische Bewegung eine soziale Bewegung werden lassen wollen, muss sich dies ändern. Die Kollektive der DAF sind die anarchistische Jugend, die anarchistischen Frauen, das 26a-Café, das Patika-Umweltkollektiv und die anarchistische Aktion der höheren Schulen, LAF. Diese Selbstorganisationen arbeiten zusammen, aber haben ihre eigenen, beschlussgebenden Verfahren. Die anarchistische Jugend stellt die Verbindung zwischen jungen Arbeitenden und Studierenden an Universitäten und ihren Kämpfen her. Die anarchistischen Frauen legen ihren Schwerpunkt auf das Patriarchat und Gewalt gegen Frauen. Beispielsweise wurde eine Frau von einem Mann letzten Februar ermordet und in Brand gesetzt. Am 25. November gab es große Proteste gegen die Gewalt gegen Frauen. LAF kritisiert Erziehung und Unterricht an sich und versucht, diesen Denkansatz an höheren Schulen zu verbreiten. Die LAF betrachtet ebenfalls ökologische und feministische Themen, einschließlich die Morde, die an jungen Frauen von ihren Ehegatten begangen worden sind. Das ökologische Kollektiv Patika protestiert gegen Wasserkraftstaudämme in der Region um das Schwarze Meer oder Hasankey, wo der Ilisu-Staudamm 3 gerade gebaut wird. Von Zeit zu Zeit finden Kämpfe statt, um diese Pläne zu verhindern, realisiert zu werden. Das 26a-Café 4 ist ein selbstorganisiertes Café, welches den Schwerpunkt auf antikapitalistisches Wirtschaften legt. In Taksim wurde 2009 und in Kadıköy 2011 wurden Cafés eröffnet, beide sind in Istanbul. Die Cafés werden von Freiwilligen betrieben. Sie richten sich an dem Aufbau eines ökonomischen Modells an der Stelle, wo unterdrückte Leute leben. Es ist wichtig, den Leuten greifbare Beispiele einer anarchistischen Ökonomie zu zeigen, ohne Chefsterninnen oder kapitalistischen Zielen. Wir sprechen mit den Leuten, warum wir nicht die großen kapitalistischen Marken wie Coca-Cola verkaufen. Natürlich haben die Produkte, die wir verkaufen, eine Verbindung zum Kapitalismus, aber Dinge wie Cola sind die Symbole des Kapitalismus. Wir wollen fortschreiten, weg vom Nicht-Konsumieren und hin zu alternativen Wirtschafts- und Herstellungsweisen. Ein weiteres selbstorganisiertes Kollektiv, PYDA, Teilen und Solidarität, verfügt über ein Gebäude in Kadıköy, das für Treffen und die Erstellung der Zeitung Meydan genutzt wird. PYDA gibt 3x täglich Essen an Leute aus. Es ist für Anarchist-SternInnen und Gefährt-SternInnen geöffnet. Das Ziel von PYDA ist, eine Kooperative zu werden, die für alle offen ist. Wir versuchen, eine Verknüpfung aufzubauen, welche auch die Produzierenden in den Dörfern einbezieht. Wir erstreben, Verbindungen mit diesen Produzierenden zu haben und ihnen ein anderes ökonomisches Modell zu zeigen. Wir versuchen, diese ökonomischen Verbindungen jenseits von monetären Verknüpfungen zu etablieren. Die Produzierenden leiden unter der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Wir befinden uns in der Anfangsphase dieser Kooperative und wir suchen nach ProduzentsternInnen, die mit uns zusammenarbeiten. All diese Projekte sind mit der Ideologie der DAF verbunden. Dieses Modell lehnt sich an Malatisch, das binäres Modell der Organisierung. Dies sind anarchistische Organisationen, aber manchmal nehmen an diesen Kämpfen Leute, die sich nicht als Anarchist-SternInnen verstehen, teil, weil sie ökologische Kämpfe oder Frauenkämpfe kennen und am Ende werden sie etwas über Anarchismus lernen. Es ist ein sich entwickelnder Vorgang. Als DAF versuchen wir, unser Leben zu organisieren. Dies ist der einzige Weg, wie wir die Leute erreichen können, die vom Kapitalismus unterdrückt sind. Es gibt des Weiteren die Kriegsdienstverweigerungsvereinigung, welche mit weiteren Gruppen organisiert ist, nicht nur anarchistischen. Unsere Beteiligung daran steht in Verbindung mit unserer Perspektive auf Kurdistan. Wir stellen am 15. Mai, dem Kriegsdienstverweigerungstag, antimilitaristische Aktionen in der Türkei außerhalb von Militärstützpunkten auf die Beine. In der Türkei steht das Militär in Verbindung mit der Staatskultur. Wenn du deinen Militärdienst nicht ableistest, wirst du keine Arbeitsstelle finden und es ist schwierig, jemanden zum Heiraten zu finden, weil sie fragen, ob du bei der Armee gewesen warst. Wenn du bei der Armee warst, bist du ein Mann. Die Menschen sehen den Staat als Vaterland an. Zu deinem Lebenslauf fragen sie, ob du Militärdienst geleistet hast. Jeder Türke wird als Soldat geboren, ist ein verbreitetes Sprichwort in der Türkei. Ist der Kemalismus eine so starke Macht, wie er einmal war? Der Kemalismus stellt immer noch eine Macht in Schulen dar, aber die AKP, die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, veränderte dies ein wenig. Die AKP hat ein neues Konzept zu Nationalismus, auf das Osmanische Reich gerichtet. Sie betont die osmanischen Wurzeln der Türkei. Aber Erdogan behauptet immer noch, dass wir eine Nation, ein Staat, eine Fahne und eine Religion besitzen. Es gibt immer noch Gespräche über Mustafa Kemal, aber nicht so viele wie zuvor. Heute kannst du Erdogan oder Atatürk nicht kritisieren. Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass man Atatürk nicht kritisieren darf und ein ungeschriebenes Gesetz Erdogan nicht zu kritisieren. Die Medien befolgen diese Vorschriften. Könnt ihr über die Perspektiven auf den kurdischen Freiheitskampf berichten? Die kurdischen Freiheitskämpfe begannen nicht mit Rojava. Die KurdsternInnen kämpften seit Hunderten von Jahren gegen das Osmanische Reich und den türkischen Staat. Seit Beginn der DAF haben wir Kurdistan so bedeutsam für die Propaganda und Bildung angesehen. Unsere Perspektive steht in Verbindung mit den Freiheitskämpfen der Menschen, die Vorstellung, dass Menschen Föderationen ohne Nationen, Staaten und Reichen bilden können. Der türkische Staat behauptet, das Thema sei ein kurdisches Problem, aber für uns ist es kein kurdisches Problem. Es ist eine Frage der türkischen Politik der Assimilation. Es ist offensichtlich, dass die Assimilation der kurdischen Menschen seit den ersten Jahren der türkischen Republik nicht beendet worden ist. Wir können dies vom letzten Ropuski-Massaker von 34 kurdischen, grenzüberschreitenden HändlerInnen durch türkische F-16 am 28. Dezember 2011 durch den Staat sehen während des Friedensprozesses. Wir können dies sehen in der Aberkennung der kurdischen Identität oder der wiederholten Massaker. Indem die Menschen veranlasst werden, sich als TürkSternInnen zu assimilieren und indem nationalistische Propaganda verbreitet wird. Die AKP sagt, sie habe kurdische TV-Kanäle zugelassen, die kurdische Sprache erlaubt und wir wären alle Brüder und Schwestern, aber andererseits gab es das Ropuski-Massaker, das in ihrer Regierungszeit stattfand. 2006 gab es in sehr hohem Maße Zwang durch die Regierung unter Erdogan. Erdogan sagte, dass Frauen und Kinder, welche sich gegen die türkische Politik wenden, bestraft werden würden. Über 30 Kinder wurden von der Polizei und der Armee ermordet. Die Wortwahl ändert sich, aber die politische Agenda setzt sich fort, nur unter einer neuen Regierung. Wir bezeichnen uns selbst nicht als TürkSternInnen. Wir haben viele ethnische Wurzeln und Kurdisch ist eine davon. Unsere Beteiligung an Kriegsdienstverweigerungen ist ein Teil dieser Sichtweise. Wir wollen mit den Menschen reden, um zu verhüten, dass die Menschen dem Militär beitreten und ihre Brüder und Schwestern töten. Nach den 2000ern gab es einen ideologischen Wandel im kurdischen Freiheitskampf. Die kurdischen Organisationen bezeichnen sich nicht mehr als marxistisch-leninistisch und Öcalan schrieb eine Menge zum demokratischen Konföderalismus. 5. Dies ist wichtig, aber unsere Beziehung zu den kurdischen Menschen findet auf der Straße statt. Könnt ihr von der Solidaritätsarbeit der DAF mit den Menschen in Rojava berichten? Zu Beginn der Rojava-Revolution im Juli 2012 fingen die Leute an zu sagen, dass es eine staatenlose Bewegung sei. Wir waren vom ersten Tag an solidarisch mit der Revolution. Drei Kantone erklärten ihre Revolution auf staatenlose Weise. Wir versuchen zu beobachten und mehr Informationen zu erhalten. Dies ist keine anarchistische Revolution, aber eine soziale Revolution, die von den Menschen selbst ausgerufen wird. Rojava stellt eine dritte Kriegsfront für Syrien gegen Assad, IS und andere islamistische Gruppen dar. Dies sind jedoch nicht die einzigen Gruppen, mit welchen die Revolution konfrontiert wird. Die türkische Republik ist auf dem Unterstützungstrip für den IS, 6, von ihren Grenzen aus. Der Nationale Geheimdienst der türkischen Republik scheint Waffen an den IS und weitere islamistische Gruppen zu geben. Die kurdischen Menschen riefen unter diesen Umständen die Revolution aus. Nachdem dem Angriff des IS auf Kobane begann, 2014, gingen wir nach Suru. Wir warteten an der Grenze, als türkische Streitkräfte Menschen, die die Grenze überschritten, angriffen. Als die Menschen die Grenze nach oder von Kobane übertreten wollten, wurden sie erschossen. Wir blieben dort, um Schutz zu bieten. Im Oktober sammelten sich die Menschen nahe Suru und brachen durch die Grenze. Türkische Panzer schoss Tränengas auf sie über die Grenze. Vom 6. 8. Oktober fanden Kobane-Solidaritätsdemonstrationen überall in der Türkei statt. Kader Ortakia, ein sozialistischer Kobane-Unterstützer aus der Türkei, wurde beim Versuch, die Grenze zu überschreiten, erschossen. Wir halfen den Leuten. Einige überschritten die Grenze von Kobane aus und hatten keine Unterkunft. Wir bereiteten Zelte, Essen und Kleidung für sie vor. Manchmal kamen SoldatsternInnen mit Tränengas und Wasserwerfern zur Siedlung und wir mussten woanders hingehen. Einige Menschen überschritten die Grenze, um nach ihren Familien zu suchen, und wir halfen ihnen. Andere kamen, um die Grenze zu überschreiten und zu kämpfen, und wir halfen ihnen. Wir trugen Kleidungsstücke mit dem DAF-Schriftzug darauf. Die YPG und YPJ, die Kampfeinheiten Rojavas, die YPJ ist eine Frauenmiliz, drängten den US Tag für Tag zurück. Der Berg Emtenur war für Kobane sehr wichtig. Nach der Einnahme des Berges durch die YPG und YPJ wollten einige Leute nach Kobane zurückkehren. Als sie zurückkamen, waren ihre Häuser durch den IS zerstört. Einige Häuser waren vermint und einige Leute wurden durch die Minen getötet. Die Minen müssen entschärft werden, aber von wem und wie? Die Menschen benötigen neue Unterkünfte und Hilfe. Wir hatten Konferenzen abgehalten und sprachen darüber, wie man Kobane helfen könnte. Vor 2 Wochen fand eine Konferenz in Ahmet statt. Welchen Standpunkt vertretet ihr gegenüber Wahlen? Wir glauben nicht an die parlamentarische Demokratie. Wir glauben an die direkte Demokratie. Wir unterstützen die HDP bei den Wahlen nicht, aber wir haben solidarische Verbindungen auf der Straße mit ihnen. Emma Goldman sagte, falls Wahlen etwas verändern würden, wären sie verboten. Es gibt gute Leute in der HDP, welche gescheite Dinge sagen, aber wir denken, dass die Regierung nicht gut sein kann, weil das Wahlsystem nicht gerecht ist. In Rojava nennen sie es nicht eine anarchistische Revolution, aber es gibt keine Regierung, keinen Staat und keine Hierarchie. Deshalb glauben wir daran und solidarisieren uns damit. Könnt ihr uns über den Bombenanschlag in Suru berichten? Mehr als 30 Menschen, die am Wiederaufbau von Kobane teilnehmen wollten, wurden von einem Angriff des IS getötet. Dieser Angriff war offensichtlich vom türkischen Staat organisiert. Sie taten nicht einmal etwas, um es zu stoppen, obwohl sie die Information über den Angriff einen Monat zuvor erhielten. Nach der Explosion griff zudem der türkische Staat Rojava an und setzte Einsätze gegen politische Organisationen in der Türkei in Gang. Aktuell gibt es viele Einsätze und politischen Druck auf Anarchist-Sterninnen und Sozialist-Sterninnen sowie kurdische Organisationen. Sie verwenden die Explosion als eine Begründung für diese politische Repression sowohl auf inländischer als auch internationaler Ebene. Wir haben 33 von unseren GefährtsternInnen verloren, FreundsternInnen, die für die Revolution in Rojava gegen die staatliche Repression, Ablehnung und Massakerpolitik kämpften. Es sind Menschen, die durch den Staat, den IS und andere Mächte getötet worden sind. Aber unser Widerstand wird nicht aufhören, unser Kampf wird weitergehen, wie es immer in der Geschichte gewesen ist. Corporate Watch. Corporate Watch ist eine unabhängige Forschungsgruppe, die die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Unternehmen und deren Macht untersucht. Fußnoten 1. https://corporatewatch.org 2. https://en.wikipedia.org/wiki/alexander_atabikain 3. https://www.coentributoria.com/issu/2015-06 4. https://roarmag.org/sis 5. https://roarmag.org/sis 6. https://roarmag.org/sis Quelle https://roarmag.org/sis Lokales Der autonome 1. Mai in Wuppertal feiert dieses Jahr Jubiläum. Zum nunmehr 30. Mal wird sich am Tag der Arbeit ein Demonstrationszug mit dem Ziel Schusterplatz durch die engen Straßen der Elberfelder Nordstadt schlängeln. Konsequent seit ihrer Gründung unangemeldet, ist die Veranstaltung immer wieder Angriffsziel von Polizei und darauf folgender Repression geworden, mal mehr, mal weniger. Wir interviewten Beteiligte der letzten Jahre, zu der Demonstration und der aktuellen Situation in der Metropole des Bergischen Land. Das Ergebnis wollen wir der geehrten Leser-Stern-Innenschaft natürlich nicht vorenthalten. Hallo, dieses Jahr ist ja das 30-jährige Jubiläum der autonomen 1. Mai-Demonstration in eurer Stadt. Könnt ihr etwas zu der Entstehung und ihren Gründen sagen? Warum gab es ab 1986 eine explizit autonome Veranstaltung an diesem Tag? Also als erstes müssen wir sagen, dass die Älteren unter uns, also von denen, die dieses Jahr die 1. Mai-Demo an den Start bringen, vor 30 Jahren auch sehr jung waren. Trotzdem finden wir es geil, dass es in Wuppertal seit 1986 diese Kontinuität gibt und das ist doch schon mal echt nicht schlecht. Und wir hoffen, dass dieses Jahr besonders viele Leute, die auch vor 30 Jahren schon auf der Straße waren, kommen und alle anderen natürlich auch. Ansonsten würden wir hier gerne noch kurz zitieren. Vor genau 30 Jahren wurde die Tradition einer autonomen 1. Mai-Demo in Wuppertal begründet, als wir uns aus guten Gründen von der DGB-Demonstration trennten und nach links in die Elberfelder Nordstadt zogen. Inhaltliche Differenzen und die Einsicht, dass mit deutschen Gewerkschaftsverbänden keine radikale Politik und Gesellschaftskritik machbar ist, haben den autonomen Teil der Demonstration zur Gründung ihrer eigenen, unangemeldeten und selbstbestimmten Demo bewogen. 250 Demonstrant-Stern-Innen zogen am Arbeitsamt und bei diversen Sklavenhändlern, Leiharbeitsfirmen vorbei, um ihre Ablehnung gegenüber dem kapitalistischen Normalzustand Ausdruck zu verleihen. Die autonome 1. Mai-Demo findet seitdem jedes Jahr statt und ist bundesweit eine der letzten, regelmäßig unangemeldet stattfindenden 1. Mai-Demonstrationen. Auch die 1. Mai-Straßenfeste sind 1986 zum ersten Mal organisiert worden und finden seit 30 Jahren mit oder ohne Giraffen auf dem Schusterplatz statt. Und habt ihr nach der ganzen Zeit einmal Bilanz gezogen? Inwieweit ist eure radikale Politik und Gesellschaftskritik in den letzten 30 Jahren machbar gewesen? Der kapitalistische Normalzustand existiert leider immer noch und ich würde sagen, dass sich die Situation eher weiter verschärft. Also überall hat radikale Kritik nicht funktioniert und auch den Kapitalismus gibt es überall, nur in Wuppertal nicht, nein im Ernst, natürlich sieht es auch bei uns nicht gerade rosig aus, vielleicht sogar was schlechter als in manchen Ecken. Wir sind schon manchmal sehr in Abwehrkämpfe verstrickt und hatten ja gerade im letzten Jahr eine echt harte Zeit. Aber ganz ernsthaft, gerade deswegen ist uns der 1. Mai dieses Jahr vielleicht nochmal wichtiger. Es ist leider einer der wenigen Momente zurzeit, in dem wir in Wuppertal sehr deutlich unsere Haltung zu Kapital und Herrschaft und den ganzen Dreck äußern. Das machen wir auch, wenn es den Bullen nicht passt, jetzt seit 30 Jahren und wollen das auch nicht aufgeben. Ich habe jetzt schon mehrfach von Leuten aus verschiedenen Städten mitbekommen, dass sie ganz bewusst nicht zur Demo nach Wuppertal kommen. Sie wollten sich nicht im Polizeikessel über den Berg prügeln lassen und ziehen aus dem Grund zum Beispiel die anarchistischen 1. Mai-Demonstrationen in Dortmund oder Bonn vor. Im Jahr 2008 gab es ja wirklich eine massive Repression, bei der ein großer Teil der Demonstration verletzt und abgeführt wurde. Wie hat sich die Thematik in den letzten Jahren dargestellt? Na ja, wenn man auf eine Demo mit sozialrevolutionärem Anspruch geht, muss Mensch leider mit Repressalien durch die Bullen rechnen. Den Bullen und der herrschenden Politik ist es natürlich ein Dorn im Auge, dass die Demo unangemeldet läuft, dies ist für uns aber ein unbedingtes Muss für eine autonome 1. Mai-Demo. Weil dafür schlicht keine Einzelperson verantwortlich sein kann, so wie es der Staat will. Außerdem ist das für uns ein Minimum an rebellischer Haltung, was wir uns unbedingt erhalten wollen. Wenn so eine Demo angemeldet wird, ist das übrigens auch kein Schutz vor sehr krasser Repression, wie es vermutlich hunderte Beispiele aus den letzten Jahren belegen. Wenn wir an Situationen wie in Istanbul denken und den dort eigentlich jedes Jahr stattfindenden Kampf um den Taksim-Platz, wissen wir, was Repression auch noch bedeuten kann. Aber die Demo in Wuppertal zeigt auch, dass es nicht falsch ist, weiterzumachen. In den letzten Jahren war die Situation schon wieder viel besser. 2014 haben wir den Bullen wieder richtig ein Schnippchen schlagen können. Mensch muss aber auch sagen, dass es auch viel an uns selber hängt. Mit uns beziehen wir jetzt auch mal Menschen aus anderen Städten mit ein. Wenn wir entschlossen, motiviert und gut organisiert sind, geht natürlich mehr, als wenn das nicht der Fall ist. Und ganz allgemein freuen wir uns, glaube ich, aber alle, wenn autonome, anarchistische oder linksradikale 1. Mai-Aktionen stattfinden. Das zeigt doch nur, dass sozial revolutionäre Ideen für Menschen Wichtigkeit haben. Wir wollen gar kein Monopol auf einen möglichst rebellischen, autonomen oder anarchistischen 1. Mai haben. Der Demonstrationszug hat ja jedes Jahr den gleichen Endpunkt als Ziel, den Schusterplatz auf dem Ölberg. Dort findet dann auch immer ein kleines Straßenfest mit der Nachbarschaft statt. Vor ein paar Jahren gab es aus diesem Fest auch nochmal eine weitere, spontane Demonstration Richtung Innenstadt. Könnt ihr mal etwas über das Fest erzählen? Wie es abläuft, was vor Ort alles stattfindet, was eurer Meinung nach fehlt oder ausgebaut werden könnte und natürlich, wie eure jährliche Aktion von der Anwohner-Sterninnenschaft aufgenommen wird. Auf dem Schusterplatz gibt es Musik von lokalen Künstler-Sterninnen, der eine oder andere inhaltliche Redebeitrag wird gehalten und es wird Essen von verschiedenen Gruppen, wie zum Beispiel der Küfer aus dem AZ oder Welcome 2 Wuppertal, gegen Spende angeboten. Meist gibt es auch einen Infostand und seit kurzem das bei Kindern sehr beliebte antifaschistische Torwandschießen lacht. Die Idee dahinter ist, den Tag noch gemeinsam in ruhiger Atmosphäre ausklingen zu lassen. Auch AnwohnersternInnen, die nicht an der Demo teilnehmen, freuen sich auf das anschließende Straßenfest. Es ist unserer Meinung nach wichtig für die Verankerung im Viertel, mit der Nachbarschaft im Austausch zu bleiben. Nicht zuletzt deswegen ist für uns das Straßenfest neben der Demonstration selbst auch immer ein wichtiger Teil des 1. Mai, an dem sich dann auch gerne die Nachbarschaft beteiligt, zum Beispiel durch Hilfe beim Auf- und Abbau, bei der Ausgabe von Getränken oder mit einem selbstorganisierten Kuchen- und Waffelstand. Deshalb würden wir sagen, dass die Anwohnersterninnenschaft das jährliche Fest überwiegend positiv aufnimmt. Ende März ist in Wuppertal eine Veranstaltungsreihe angelaufen, die bis zum 1. Mai gehen wird und einige sehr aktuelle Themen behandelt. Welche inhaltlichen Schwerpunkte sind euch dieses Jahr besonders wichtig? Die Themen decken tatsächlich ein breites Spektrum ab. Das ist sozusagen traditionell so, aber es ist HLT auch einfach so, dass die Sachen auch miteinander zusammenhängen. Das herauszuarbeiten ist zwar nicht immer einfach, aber trotzdem einen Versuch wert. Wir haben Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, zu den Fluchtbewegungen nach Europa, zur zunehmenden Militarisierung, zu Stadt, Teil, Kämpfen, zu Sexismus und Antisexismus, zu staatlicher Repression und den Kämpfen der KurdsternInnen in der Türkei und Syrien. Was wir ganz sicher auch nicht vergessen werden, sind die verkackten Rassist-SternInnen und Nazis. Hogesa-Nazis haben letztes Jahr einen Freund von uns in mörderischer Absicht angegriffen. Das werden wir ganz sicher nicht vergessen. Außerdem läuft ja gerade auch was an gegen den ganzen staatlichen Rassismus. Zum Beispiel Abschiebungen oder das, was die Herrschenden Integration nennen, sprich, dass sich die Menschen möglichst billig ausbeuten lassen sollen und ansonsten die Schnauze halten, und die brutale, militärische Abschottung Europas. Da wollen wir natürlich versuchen, uns selber stärker in Wallung zu bringen und vielleicht ein bisschen auch was anzustoßen. Genau. Ein Jahr ist es jetzt her, dass euer Freund vor dem autonomen Zentrum von Nazis niedergestochen worden ist. Das letzte Jahr muss ziemlich schwierig für euch gewesen sein. Wie sieht es heute aus? Wie hat sich das letzte Jahr bei euch ausgewirkt und was hat sich geändert? Der Angriff war auf jeden Fall ein Schock für uns alle. Unserem Freund geht es zum Glück den Umständen entsprechend wieder besser, er leidet aber immer noch unter den Folgen des Angriffs. Es ist seitdem viel Zeit und Kraft in die Aufarbeitung des Angriffs und dem Geschehenen geflossen, sowohl intern als auch in Form diverser öffentlicher Erklärungen und Veranstaltungen. Zum Nazi-Angriff selber kam ja in der Nacht und in der Folgezeit noch das skandalöse und teilweise sehr brutale Vorgehen der Wuppertaler Bullen gegen Antifaschist-SternInnen hinzu. Politisch wurde all das unsererseits ab Herbst in der Kampagne gegen Hooge SA, Nazis und Polizeigewalt aufgegriffen, die parallel zum Prozess lief. Der vor kurzem zu Ende gegangene Prozess brachte aber auch keinerlei Aufklärung über das Verhalten von Bullen und Staatsanwaltschaft, weshalb dieses Thema auch weiterhin wichtig für uns sein wird, und anderes auch rund um den 1. Mai. Während des Prozesses sind nochmal krasse Sachen über das Verhalten der Bullen rausgekommen. Sie hatten ganz klar Kenntnis, dass das Ganze von Nazi-Seite aus geplant war, dennoch haben Bullen und Staatsanwaltschaft so nicht ermittelt bzw. dann aufgeklärt. Was trotz allem war und ist die große Solidarität, die unserem Freund entgegenkommt, klasse. So sorgen jetzt schon seit fast einem Jahr verschiedene Menschen dafür, dass das Lokal unseres Freundes geöffnet bleiben kann und er seine Lebensgrundlage nicht verliert. Geändert hat sich durch den Angriff und das Folgegeschehen natürlich vieles, bei vielen Menschen vor allem auf einer persönlichen Ebene, konkret ist aber auch zum Beispiel Sicherheit seitdem ein anderes Thema im Haus. Wollt ihr die Kampagne und deren Verlauf kurz beschreiben? Wie lief sie bisher ab, was für Erfolge wurden eventuell erzielt und was für Ziele sind noch nicht erreicht? Die Kampagne ist im September 2015 gestartet. Es gibt eine Kampagnenzeitung, die ausführlich die Thematik bearbeitet. Zum Prozessauftakt, Anfang Oktober gab es eine Demo, an einigen Prozessstagen gab es kleine Kundgebungen und viel wichtiger, der Prozess wurde vor allem durchgehend kritisch begleitet. Zu den Geschehnissen gab es dann Veröffentlichungen auf dem Blog der Kampagne. Weiterhin gab es ein paar Veranstaltungen auch in Kooperation mit anderen Akteuren in der Stadt und zuletzt, Anfang Februar, eine Aktion vor der Bullenwache am Hofkamp. Die Bullen dort sind verantwortlich für den Polizeieinsatz in der Nacht des 11. April 2015. Sie stehen derzeit schon massiv unter Druck, was auch an der kritischen Berichterstattung einzelner JournalistInnen liegt. Also die Kampagne hätte sicher erfolgreicher sein können, vor allen Dingen hätte sie auch unter uns breiter verankert sein können. Es war uns aber wichtig, dass es kontinuierlich was gegen diese ganze Scheiße, auch öffentlich gab und bei Gelegenheit bzw. Notwendigkeit sicherlich wiedergeben wird. Vor 2 Jahren wurde mit der autonomen 1. Mai-Demo ja der Startschuss für eine Kampagne gegeben, für den Verbleib des autonomen Zentrums an der Gatte. Die Gatte ist eine größere Straße in der Wuppertaler Nordstadt. Im Oktober des gleichen Jahres gab es dann nochmal eine wirklich große, kraftvolle und gelungene Demonstration. Seitdem gibt es zumindest nach außen keine wirkliche Informationslage zu der Thematik mehr, ist das Thema vom Tisch und der Verbleib des AZ an seinem Standort gesichert. Nein, der Standort an der Gatte ist leider noch in keinster Weise gesichert, aber grundsätzlich hat sich an der Lage seit der Demo im Oktober 2014 noch nichts geändert. Es gibt zwar nach wie vor Verhandlungen, aber es gibt immer noch kein adäquates Ausweichgebäude. Der Häuserblock rund ums AZ gehört unseres Wissens nach bereits größtenteils der DITIB-Gemeinde. In die Verlassene-Tankstelle nebenan ist seit kurzem ein Kfz-Gutachter eingezogen. Wir haben aber das Gefühl, dass die Bereitschaft im Haus mit der TIB zu verhandeln sich mittlerweile bei vielen Menschen in Grenzen hält, unter anderem da im Sommer auf einer von der DITIB mit organisierten Demonstration viele Gemeindemitglieder Seite an Seite mit grauen Wölfen liefen. Wir hatten im letzten Jahr viel Arbeit mit der Aufarbeitung des Angriffs und der Prozessbegleitung, Deswegen ist die Öffentlichkeitsarbeit der AZ-Gatte, bleibt, Thematik, etwas vernachlässigt worden, aber sobald es etwas Wichtiges, Neues gibt, wird das natürlich nach außen getragen. Eure Verhandlungspartnerin ist in dem Fall ja wie gesagt die DİTİB, Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion eine V, eine nationalkonservative und religiöse Einrichtung, die direkt dem türkischen Staat untersteht. Ich würde eigentlich meinen, dass diese Tatsache eine positive Bezugnahme gegenüber der DİTİB verhindert. Als die Nazis von Pro-NRW aufliefen, gab es ein Transbi, von AZ bis Minarett und soweit ich das im Kopf habe, wurde ein größerer Neubau der Moschee sogar von AZ-Seite aus begrüßt. Gerade auch in Hinsicht auf den inhaltlichen Schwerpunkt zum Kampf der KurdsternInnen in der Türkei und Syrien. Wie passt das zusammen? Das Gleiche könnte man auch bei der Frage des Antisexismus, bezüglich auf den von großen Teilen der DİTİB geforderten Kopftuchzwang stellen. Natürlich sind wir keine Fans der DİTİB und sind auf deine genannten Kritikpunkte gerade nicht genug eingegangen und die Antwort ist so vielleicht ein wenig verkürzt dargestellt. Aber die Frage bezog sich ja auch nicht auf die DİTİB. Wir stellen keinen positiven Bezug zur DİTİB her und lehnen jede Form von nationalem oder religiös-fundamentalistischem Denken ab. Unseren kurdischen GefährtInnen und den Befreiungskämpfen in Syrien und der Türkei stehen wir selbstverständlich solidarisch beiseite. Leider ist es dennoch die DİTİB, die unser Haus kaufen will. Daher müssen wir uns nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit denen auseinandersetzen. Wir begrüßen den Neubau jetzt auch nicht, an einem Gotteshaus, ob Kirche oder Moschee, sehen wir durchaus kritische Punkte, aber in den real existierenden Verhältnissen ist es nun mal gut und notwendig, dass es Religionsfreiheit und die Möglichkeit des Auslebens seines Glaubens gibt. Das von AZ bis Minarett bezog sich nicht auf den Neubau, den die DİTİB plant. Da aber Pro-NRW sich mit ihrer anti-islamischen Hetze auf Moscheen im Allgemeinen bezieht, wollten wir dem etwas entgegensetzen. Wir haben es ja offensichtlich mit einem sich im letzten Jahr noch verstärkenden antimuslimischen Rassismus zu tun, der aber auch schon vorher massiv spürbar war. Da haben auch wir als autonome und/oder Anarchist-SternInnen, die Religion grundsätzlich kritisch gegenüberstehen, ein politisches Problem, nämlich dass Mensch aufpassen muss, diesen Konflikt nicht von der falschen, sprich rassistischen Seite zuzuspitzen. Ihr habt für den 29. und 30. April Aktionsstage angekündigt, was würde mich erwarten, wenn ich dieses Jahr schon 2 Tage früher nach Wuppertal komme? Na, jede Menge Spaß und nette Leute. Also Freitag gibt es erst einmal ein geiles Punk-Konzi und am Samstagabend dann auf jeden Fall eine Tanzdemo, mit der wir in den 1. Mai feiern. Am 1. Mai startet dann um 14 Uhr die autonome 1. Mai-Demo und danach das Schusterplatzfest auf dem Ölberg. Dazwischen fantasieren wir noch was rum, was da so gehen könnte, aber vielleicht verraten wir ja auch nicht alles vorher. Es schadet bestimmt nicht, sich auf den einschlägigen Blogs auf dem Laufenden zu halten. Die abendliche Tanzdemo am Vorabend gab es auch schon die letzten Jahre. Einerseits bin ich ein großer Freund von solchen Zügen, es werden ja auch nochmal andere Menschen damit angesprochen. Andererseits habe ich oftmals das Gefühl, dass aus der Demonstration zu wenig Vermittlung der Inhalte nach außen gibt. Wie sieht das bei euch aus? Die Tanzdemo ist für uns eigentlich immer so ein Reclaimed-Streets-Ding. Ob wir es schaffen, das nach außen hin immer so zu vermitteln, wissen wir nicht, aber das ist zumindest der Anspruch. Wichtiger Teil ist auch nach außen zu tragen, dass es vielen Jugendlichen, neben dem AZ, an unkommerziellen Alternativen fehlt. Es gibt auf unseren Tanzdemos immer zwischendrin auch Redebeiträge zu verschiedenen aktuellen Themen, die uns wichtig sind. Es gibt meist einen eigenen Aufruf und vor dem LKW mit der Musik läuft auch immer ein kleiner Demo-Block mit Transpis. Also klar wird auf einer Tanzdemo Spaß schon relativ groß geschrieben, aber wer sagt, dass die soziale Revolution nicht auch Spaß machen darf, lacht. Das hört sich ja schon echt super an. Wir sehen uns dann spätestens am 30. April auf den Straßen Wuppertals. Vielen Dank für das Interview. Die letzten Worte will ich mal ganz frei euch überlassen. Vielen lieben Dank fürs Interview. Analyse und Diskussion. Grundprobleme von antiautoritären Gruppen in der individualistischen Gesellschaft, das Bockhaben und die Vermeidung von Vereinbarungen. Von Mona Alonna. Der folgende Text ist eine polemische Zuspitzung, mit dem ernsten Anliegen, auf Probleme in antiautoritären Gruppen aufmerksam zu machen, wobei keine Lösungsvorschläge mitgeliefert werden. Ich vermute, dass auch viele andere Anti-Autoritären ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass hierarchiefreie, basisdemokratische Prozesse möglich sind und auch produktiv sein können, für anarchistische Ansätze sind sie unumgänglich. Dazu müssen Vereinbarungen getroffen werden, eine kollektive Organisierung geschehen und das Bockhaben Einzelner darf nicht die verbindliche Übernahme von durch die Gruppe definierte Aufgaben ersetzen. Das heißt selbstverständlich nicht, dass alle Aktivitäten in Gruppen durchzuführen sind. Allem vorangestellt sei, dass niemand gezwungen werden darf, dies oder jenes tun zu müssen, sei es im Namen der Sache, stets bewusst unbestimmt gehalten, damit sie von Durchsetzungsstarken nach ihrem Gutdünken definiert werden kann, der Gruppe, auf die wir sozial und emotional angewiesen sind, der Ideale, auch wenn sie nicht so genannt werden, oder der Grundsätze, auch wenn oft geleugnet wird, dass es welche gibt und geben sollte. Im Gegensatz zu Verträgen, die verpflichten und sich Dritter bedienen, um unter Androhung von Zwang eingehalten zu werden, sind gemeinsame Vereinbarungen Definitionssache. Sie werden getroffen, sie können verändert und aus ihnen kann sich zurückgezogen werden. Aus ihnen sollte sich zurückgezogen werden, wenn sie dem Willen einer oder eines Vereinbarenden zutiefst widerstreben und sich keine Möglichkeit auftut oder sie verweigert wird, die Vereinbarung entsprechend anzupassen. Den Einzelnen muss ihr voller Wert, als den ganz bestimmten und wandelbaren Menschen zukommen, die sie sind. Ihre Anerkennung, ihr Bewusstsein, ihr Selbstrespekt speisen sich aus ihrer Fähigkeit und ihrem Recht, Nein zu sagen und sich aus einer Vereinbarung zurückzuziehen, möglichst begründet, möglichst ohne Groll, möglichst ohne die anderen zu verletzen, möglichst in selbstkritischer Auseinandersetzung anstatt aus einer Affekthandlung heraus. Ein Problem im undogmatisch linken Gewählter-Pair ist, dass selten Vereinbarungen getroffen werden. Diese Haltung ist fatal, haben die Einzelnen doch jeweils ganz bestimmte Ansprüche an die anderen und einen Gruppenzusammenhang. Die Stern der Anti-Autoritäre ordnet sich nicht unter und sei es unter die Vereinbarung, welche in kollektivem Gruppenprozess gefunden wurde. Darum werden kollektive Gruppenprozesse zum Finden von Vereinbarungen, soweit es geht, gleich vermieden, schließlich würde das bedeuten, dass die Einzelnen jeweils Position beziehen und eigene Ansichten zu einem Thema entwickeln müssten. Was freilich etwas ganz anderes ist, als irgendwelche Standpunkte nachzuplappern oder sich einfach denen anzuschließen, die charismatisch auftreten oder zu denen man sich hingezogen fühlt. Darin zum Ausdruck kommt ein sehr verschrobenes Verständnis liberaler Freiheit, bei dem niemand ins vermeintlich eigene hineinreden soll. Übertüncht wird es mit den Reflexen der repressiven Durchsetzung von Harmonie, achtsamen Umgang, angemessenem Redeverhalten und anderem. Sie speisen sich aus jener tief sitzenden Angst, vor den anderen unangenehm aufzutreten, möglicherweise irritierende, verstörende und unpopuläre Dinge zu sagen, bei Jüngeren gar als uncool zu gelten. Eine ziemliche Gratwanderung, fordert und honoriert das anti-autoritäre Rudel doch gleichzeitig auch Initiative, vermeintlichen Eigensinn und markante Charakterzüge. Mit der falschen Annahme, ihnen auf diese Weise Geltung zu schaffen, werden gemeinsame Vereinbarungen also wo es geht vermieden. Wo sie getroffen werden, wird ihre prinzipielle Auflösbarkeit betont. Gemeint damit ist aber ihre Unverbindlichkeit. Wo jene nicht erwähnt wird, ziehen sich im Verlauf einfach verschiedene Einzelne aus ihnen kommentarlos zurück. Oder sie geben irgendwelche Gründe an, wobei die eigentlichen ihnen zumeist selbst nicht bewusst sind. und aufgrund der falsch verstandenen Freiheit, die oft Beliebigkeit meint, auch nicht bewusst gemacht werden. Ein anderes, damit stark verknüpftes Problem besteht darin, dass jede Stern er nur tun soll, worauf sie Stern er Bock hat, Stichwort Voluntarismus. Hat eine Person keinen Bock auf eine Sache, kann er Stern sie ja auch schlecht dazu gezwungen werden. Trotzdem gibt es hier die Möglichkeiten der emotionalen Erpressung oder des wohlwollenden Einbindens oder des pseudo-ernst gemeinten Nachfragens. Damit hat sich's aber auch. Schließlich wurden zumeist gar keine gemeinsamen und möglichst basisdemokratischen Vereinbarungen getroffen, geschweige denn gemeinsame Aufgaben definiert und diese gemeinsam und gerecht verteilt. Was bleibt, ist darum der Bock. Wenn jemand Bock hat, was zu machen, darf sie Stern er es gerne tun. Immer gerne, denn Initiative und selbsthändiges Engagement sind so wichtig. Ob das dann im Sinne der anderen geschieht, in ihrem oder gar dem gemeinsamen Interesse oder ob es sie überhaupt interessiert, stellt sich dann meistens erst hinterher aus. Die einen lassen sich also von der Gruppe mitschleifen, weil sie in ihr vorrangig ihre sozialen Bedürfnisse befriedigen, fast immer ohne, dass dies direkt zugegeben oder explizit ausgesprochen werden würde, weil sie durch Initiative, Klugscheißerei und das Lächeln anderer gehemmt sind und ihre Fähigkeiten unterschätzen, oder weil sie zu feige und in ihren Schädeln zu verstrickt sind, um etwas anzupacken, was nie ihren Perfektionsvorstellungen entspricht oder gar scheitern könnte. Die anderen haben Bock, sie beschreiben, wie die Lage im Allgemeinen und Speziellen aussieht, stets vergessend, dass es sich um ihre eigene Perspektive handelt, die sie den anderen unterschieben. Sie definieren, welche Aufgaben es, ihrer Meinung nach, objektiv zu tun gäbe und auf welche Weise, die sich ja nun mal bewährt hat, diese gelöst werden müssten. Sie tun dann so, als hätte es an diesem Punkt schon eine kollektive Meinungsbildung darüber gegeben und werfen die Frage auf, wer denn nun die Aufgabe übernehme, um sie letztendlich immer wieder selbst zu übernehmen. Es ist klar, dass es sich hierbei nicht um einen basisdemokratischen Prozess für kollektive Vereinbarungen handelt, der die Einzelnen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Ressourcen ernst nimmt oder überhaupt wahrnimmt. Unsäglicherweise wird genau die Haltung des Bockhabens für derart verfehlte Gruppenprozesse, die sich in der Regel sehr schnell einschleifen, als Voraussetzung angesehen. Auf Dauer führt das zu Widersprüchen, wenn beispielsweise doch jemand Fragen nach Gleichberechtigung, dem Klima, der Effektivität, den eigenen Gruppenzielen oder des Fernbleibens einzelner Personen von der Gruppe anspricht. Damit wird dann verschiedentlich umgegangen. Manche bestehen darauf, dass alles so weiterlaufen müsse wie bisher und wenn jemand keinen Bock hätte, dann sei's nun mal so, denn ohne Bock könne man nichts machen. Manche überlegen, wie sie es Einzelnen, denen kein Bock zu haben unterstellt wird, mit Argumenten zu überzeugen oder eher noch mit Leckerlis zu konditionieren, wenn sich Bock in Ansätzen zeigt. Manche sehen schon etwas weiter, weil sie das eh tun, weil sie, vielleicht aus purer Freude, eh immer alles als zwischenmenschlich betrachtete problematisieren, wahrscheinlich, weil es so interessant ist. Sie schlagen dann zum Beispiel vor, mal grundsätzlich über uns zu reden und sich dafür so viel Zeit, wie es eben braucht, zu nehmen, in der putzigen Annahme, dass sich alle wohlfühlen, sei das Wichtigste auf der Welt. Am Ende wird dann viel geredet. Was ja menschlich immer so gut tut und so wichtig ist, dann es gibt ja so viel zu lernen, weil wir sind ja alle in der Gesellschaft groß geworden, wo wir das überhaupt nicht so erlernen können mit der Hierarchiefreiheit und der Achtsamkeit, und deswegen ist ja schon voll gut, dass wir da jetzt mal drüber reden und so weiter. Nur Fragen nach eigener Organisierung, Strukturierung und Modi der Vereinbarungsfindung, der Ermöglichung ihrer verbindlichen Einhaltung, werden penibel vermieden. Er werden die beobachteten Probleme vor Dritten ausgeweitet und im besten Fall noch eine Person herangezogen, die tolle Erfahrungen mit Gruppenprozessen hat, da voll sensibel ist und das klärende Gespräch moderieren würde. nur sich mal hinzusetzen und die erste gemeinsame Entscheidung zu treffen, man könnte sagen, die Mutter aller Entscheidungen, nämlich jene, wie in der Gruppe künftig Vereinbarungen getroffen und ihre weitestgehend verbindliche Umsetzung abgesichert werden können, das geschieht nicht. Ebenso wenig, wie die darauf folgenden Vereinbarungen darüber, worin Inhalte der Gruppe bestehen, wie sie funktionieren, auf welche Zeit sie bestehen soll und letztendlich auch darüber, wer zu ihr gehören soll und wer nicht. Denn, dem liberalen, anti-autoritären Bewusstsein scheint schon all dies ausschließend, unfreundlich, hierarchisch, zurichtend, mit Zwang behaftet und aus unserer privilegierten Position heraus anmaßend zu sein. Insgeheim geht es ihm aber um die Angst, Abstriche von dem zu machen, was als Freiheit missverstanden wird, es geht um den Unwillen kritisiert zu werden, die Anstrengung die anderen als Einzelne und als Gruppe wirklich mitzudenken oder um die Vermeidung der Erkenntnis, dass die Gruppe vielleicht doch nicht nur Selbstzweck und zur Steigerung des Selbstwertgefühls der Einzelnen da sein, sondern auch tatsächlich die auch Ziele verfolgen müsste, unter deren Dach sie sich ursprünglich, zumindest offiziell, zusammenfand. Und also, wenn sie sich nicht tot diskutiert, gestritten oder harmonisiert haben, wenn nicht zu viele klammheimlich oder mit knallender Tür gegangen sind, während andere ihren Leistungsfetisch pflegen, bleibt alles beim Alten, irgendwelche einzelnen Leute haben Bock auf irgendwas, fangen es unabgesprochen und intransparent an, ob die anderen darauf Bock haben oder nicht, wobei sie sich einreden im Sinne der Gruppe zu handeln. Einige, die das Bedürfnis danach haben, bestimmen für sich und andere die Inhalte und Ziele der Gruppe und wer dazu gehören soll, wobei sie dauernd aneinander geraten, weil sie jene nie als kollektive, verbindliche Vereinbarungen einrichten. Manche wiederum setzen sich kaum oder gar nicht mit diesen Dingen auseinander, weil sie keinen Bock haben, sich an etwas völlig Unbestimmten zu beteiligen, wo mehrere Einzelne gleich verschiedene Richtungen vorgeben und Ansprüche aufmachen wollen, die aber nie kollektiv gefundene sind. Enttäuschungen und Handlungsunfähigkeit sind die Folgen. Im besten Fall haben aber alle unheimlich viel am Gruppenprozess mit diesen tollen Menschen gelernt und werden es genauso in der nächsten Gruppe wiederholen. Wie zu Beginn erwähnt, handelt es sich beim Text um eine polemische Zuspitzung und gezielte Überzeichnung. Dass viele Gruppenprozesse trotz aller Schwierigkeiten auch funktionieren und Wunderbares hervorbringen, soll damit in keiner Weise in Abrede gestellt werden. Es ging um die Betonung der Wichtigkeit gemeinsamer Vereinbarungen und des Nachdenkens über hierarchiefreie Strukturen. Ebenfalls richtet sich der Text nicht gegen einen achtsamen Umgang miteinander und wäre falsch verstanden, wenn die Probleme bei den Einzelnen ausgemacht werden würden. Weiterhin ist die Unterscheidung zwischen Bock haben, keinen Bock haben logischerweise so einfach in der Realität nicht vorhanden. Damit sollte vielmehr eine verkürzte Wahrnehmung beschrieben werden, warum einzelne Initiative ergreifen und sich Arbeit aufladen und andere kaum. Außerdem bin ich selbst überhaupt nicht frei von voluntaristischem Denken und individualistischem Handeln, was seine negativen Auswirkungen angeht, sondern muss selbst fortwährend hinzulernen und mich kritisch reflektieren. Rassismus damals, Rassismus zwischendurch, Rassismus heute. Wie der Bundesgerichtshof seinen eigenen Rassismus kritisiert und was man dabei für die Flüchtlingsdebatte lernen kann. Seit Merkels Wir schaffen das kann man in der bürgerlichen Presse am laufenden Meta-Artikel zu diversen Themen finden, die skeptisch beäugen, ob das so stimme. Klassisch ist etwa die Kostenfrage in Sachen Sozialstaat. Dann gibt es die Artikel, die sich um ordnungsgemäße Verwaltungsabläufe Sorgen machen. Die Integration als Anspruch wird unterstrichen und gleichzeitig vor Terroristen gewarnt. Und nicht erst seit der Silvesternacht in Köln geht es um das Thema Kriminalität, jetzt aber intensiver und verknüpft mit dem Thema sexuelle Übergriffe. Und zwischendurch stolpert man über eine Auseinandersetzung des Bundesgerichtshofes mit seiner eigenen rassistischen Vergangenheit, wobei dessen Präsidentin explizit eine Parallele zur Flüchtlingsdebatte sieht. In einem Urteil von 1956 hat der BGH Entschädigungsforderungen von Roma und Sinti wegen ihrer Zwangsumsiedlung im Jahr 1940 zurückgewiesen. Der BGH befand 1956, dass zwar die Deportation nach Auschwitz im Jahr 1942 rassistisch gewesen sei, aber zwei Jahre vorher, bei der Zwangsumsiedlung von Sinti und Roma nach Polen, seien die Gründe nachvollziehbare kriminalpolitische gewesen. Das BGH befand, sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien, es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Vom Zentralrat der Sinti und Roma vor anderthalb Jahren darauf angesprochen, gibt der heutige BGH auf einem Symposium zu, das Urteil von 1956 war rassistisch. Was ist die Lehre für heute? Die aktuelle Flüchtlingsdebatte macht uns bewusst, wie rasch wir auch dieser Tage mit weit verbreiteten Pauschalierungen von angeblichen und vielfach an bloßen Äußerlichkeiten festgemachten Wesensmerkmalen betroffener Gruppen konfrontiert sind. 2. Bettina Limper, Urgericht, BGH-Präsidentin. Hat sie was bemerkt? Fällt ihr eine Parallele zum politischen Vorhaben ein, kriminelle Ausländer noch einfacher abzuschieben als schon bislang möglich? Vermutlich nicht, denn das große SOI wurde zusammen mit einer Stellvertreterin genau des Ministeriums vorgetragen, das heute mit Justizminister Heiko Maas, SPD, die Abschiebung von kriminellen Ausländern vorantreiben will. Die Suche nach dem kriminellen Wesen. Die Lehre, die Limper Urgericht zieht, geht auch völlig am Kern von rassistischem Denken vorbei. Dieser Rassismus gegen Sinti und Roma im nationalsozialistischen Deutschland und 1956 beim BGH hat seinen Grund nicht einfach in einem Vorurteil, einer logisch schlecht gemachten Verallgemeinerung oder einem Pauschalurteil, sondern in einem suchenden Blick auf die Menschen, der wegen einem Ideal eines anständigen nationalen Wirs im Kopf fündig werden will. Der Ausgangspunkt des suchenden Blicks ist die Vorstellung, dass die Gesellschaft eine gute Sache für alle wäre, wenn jeder sich an die Regeln hält, also gewillt ist, sich im Zweifelsfall zurückzunehmen. Darüber hinaus soll jeder auch bereit sein, sich für das große Ganze ordentlich einzusetzen, also auch zu opfern. Das meint das BGH-Urteil von 1956 mit der Sittlichkeit. Diese Vorstellung ist ein Ideal, weil nicht behauptet wird, dass alles bestens ist, sondern nur, dass alles bestens sein könnte, wenn sich die Gesellschaftsmitglieder nur richtig verhielten. Nun kann man in dieser Gesellschaft Armut in den verschiedensten Formen massenhaft beobachten. Arbeitslosigkeit ist keine Ausnahme und steht als Drohung hinter jeder regulären Beschäftigung. Ein normaler Lohn reicht zum sorgenfreien Leben nicht hin und das nicht erst, wenn die Mieten mal wieder kräftig steigen. Diese Armut wird hergestellt gerade unter Beachtung der Gesetze und das könnte einem das Ideal eines harmonischen Miteinanders bei allseitiger Rechtstreue mal madig machen. Wer aber an dem Ideal festhalten will, und das sind leider 99% der Bevölkerung, dem fallen insbesondere Handlungen anderer auf, die verboten sind. Davon gibt es viele. Es gibt wenige, die nicht wenigstens bei der Steuer schummeln und hier und da mal bescheißen. Unternehmen tricksen bei Abgaswerten oder schmieren den einen oder anderen Beamten. Das ist kein Wunder, wenn alle den Auftrag bekommen, ihren Lebensunterhalt übers Geld abzuwickeln und diesen in Konkurrenz gegen andere erwirtschaften müssen, dann sind die Gesetze einerseits das Mittel der Konkurrenz und zugleich eine Beschränkung des eigenen Vorankommens. Der Kapitalismus funktioniert und zeitigt seine Konsequenzen in Sachen Armut und Existenzunsicherheit, weil sich alle im Großen und Ganzen an die Gesetze halten. Aber Gesetzesübertretungen sind seine ständige Begleiterscheinung. Wer dagegen das Ideal des anständigen Miteinanders, das sich für alle auszahlen würde, hochhält, bei dem kommt nur die Frage auf, warum Leute ohne guten Grund dieses Miteinander versauen. Schon ist man nicht mehr bei einer theoretischen Debatte darüber, warum Leute Gesetze übertreten, sondern ist im Bereich der Moral, des Anstands. Gesetzesübertretertäter haben nicht einfach ihre vielleicht zu kritisierenden Gründe, dieses oder jenes zu machen, sondern sie seien schlecht und handelten in böser Absicht. In der Regel wird vor Gericht die konkrete Handlung des Angeklagten mit dem Gesetz verglichen. Die Motivation spielt bei diesem Vergleich zunächst keine Rolle. Ist eine Abweichung festgestellt worden, geht es um das Strafmaß. An dieser Stelle spielt die Motivation eine sehr eigentümliche Rolle. Das Gericht will jetzt feststellen, wie sehr der Täter eigentlich das Gesetz übertreten wollte. 3. Als ob der Hauptzweck des Diebes beim Klauen das Gesetzesübertreten war und nicht vielleicht schlicht die Tatsache, dass er Hunger hatte. Hat der Täter sich lange vorbereitet, dann kommt eine höhere Strafe herum. War der Täter betrunken, dann gilt das als strafmindernd, weil der Wille nicht ganz zurechnungsfähig war. Innere Gründe werden so zu dem entscheidenden Punkt an einer Tat erklärt und damit wird der Übergang zum inneren Wesen des Menschen gemacht. Der Täter hat nicht einfach etwas Verbotenes getan, sondern er hat aus krimineller Energie gehandelt. 4. Plötzlich soll es eine innere Kraft geben, die einen Menschen dazu drängt, Gesetze zu übertreten. Wichtig ist jetzt nicht mehr, dass jemand regelmäßig Fahrräder klaut, weil er sich über den Weiterverkauf sein Geld zum Leben organisiert, sondern die Regelmäßigkeit wird jetzt zum Beweis, dass in ihm eine unanständige Kraft wirke, eben die kriminelle Energie. 5. In Erinnerung an das BGH-Urteil von 1956, die guten Menschen haben eine innere, positive Kraft, sittliche Antriebe, den anderen geht dieser Trieb ab, es fehlen, stattdessen sitzt da im Wesen ein anderer Trieb, der Okkupationstrieb. Ein Zwischenfazit lässt sich festhalten, noch bevor man zum Rassismus im engeren Sinne kommt, Idealisten des guten Miteinanders durch Anstand finden laufend Anlässe in der Gesellschaft, schlechte Menschen ausfindig zu machen und dichten ihnen dann dieses böse Sein, das unanständig Sein, als inneres Wesen an. Wer da suchet, der findet. Dieser suchende Blick in die Gesellschaft kann sich an allerlei Sachen festmachen. An Individuen, das ist so einer, an Familien, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, an Klassen oder Schichten, zum Beispiel Sarrazin, der meint, dass 20% jeder Gesellschaft von Natur aus unbrauchbar sind für eine Gesellschaft, an Regionen, ob die Jammerossis wirklich für Deutschland ein Beitrag sind, fragt sich ja mancher Wessel immer noch. Oder eben an Rassen. Auf der einen Seite bestreiten die meisten bürgerlichen Menschen mittlerweile, dass es sowas gäbe. Aber Ethnien, Völker und Kulturkreise stehen ja als Kategorien weiterhin hoch im Kurs und daran lässt sich ebenso gut anknüpfen, wenn man fündig werden will. Im Kern sind es nur neue Wörter für denselben rassistischen Gedanken. Und dass die Körperpigmentierung für eine Menge an Verhaltensweisen stehen soll, die einem inneren Wesen entspringen würden, ist ebenfalls ein weit verbreiteter, wenn auch falscher Gedanke. 6. Als Rassismus gelten vielen Kritikern heutzutage in der Regel nur solche Aussagen, die explizit auf Vererbungsmerkmale Bezug nehmen. Nur völkischer Rassismus ist dann Rassismus. Dagegen soll hier nochmal darauf hingewiesen werden, dass das Urteil, eine Gruppe sei unhintergehbar, charakterlich so oder so aufgestellt, auch ohne Vererbungslehre auskommt. Das BHG-Urteil von 1956 spielt zwar mit dem Urmenschenvergleich auf Vererbungslehre an, es lässt sich aber auch anders verstehen, Menschen halten sich in einer Gruppe oder Region, Kulturkreis, auf, und durch das Leben in dieser Gruppe würde ihnen ein bestimmter Charakter anerzogen, den sie nicht wieder ablegen können. Dies ist kulturalistischer Rassismus in Abgrenzung zum völkischen oder biologistischen Rassismus. Der Unterschied besteht darin, dass nicht die Natur einen Menschen unhintergehbar zu so einem oder zu solch einem Menschen macht, sondern die soziale Umwelt. Gemeinsam ist beiden Varianten des Rassismus der suchende Blick nach einem moralischen Wesen, der dann in beiden Fällen im Ergebnis unabänderliche Charaktermerkmale findet. Das rassistische Differenzierungsvermögen heute. Die Nazis haben es für ihr großes Weltmachtprojekt für absolut notwendig erachtet, das deutsche Wir neu und radikal zu sortieren. Nur mit einem anständigen Wir als Grundlage konnte für sie Deutschland wieder etwas werden in der Welt. Und je größer die Anstrengungen waren, die Hitler dem deutschen Volk abverlangen wollte, zunehmend mit dem Krieg, umso härter haben die Nazis aussortiert, bis hin zur Vernichtung von Menschen. Diese Vernichtungspolitik hielt der Bundesgerichtshof 1956 für rassistisch motiviert, weil sie für den damaligen BGH keinen Sinn machte. 7. Dass die Nazis aber die Sinti und Roma kurz vorher aus Deutschland heraus deportieren wollten, erschien dem BGH 1956 wiederum als sehr plausibel. Manche Menschengruppen würden eben prinzipiell nicht in eine anständige Gemeinschaft passen, weil sie ihrem Wesen nach zur Kriminalität neigen würden. Heute kritisiert sich der BGH selbst als ehemals rassistisch und das Justizministerium stimmt dem zu. Roma und Sinti sind nicht von Natur aus kriminell, so das offizielle Statement, und wer das Gegenteil behauptet, der macht eine falsche Verallgemeinerung. Der suchende Blick ist damit überhaupt nicht angesprochen, so das bleibt, nur manche Sinti und Roma sind ihrem Wesen nach kriminell, nicht alle. Und mit diesem rassistischen Differenzierungsvermögen vom Standpunkt des Nationalisten wird derzeit die Flüchtlingsdebatte geführt. Dass wir Flüchtlingen aus Kriegsgebieten helfen, das spricht für uns als Gemeinschaft der Anständigen. Wenn die aber mehr wollen als keine Bombe auf den Kopf bekommen, zum Beispiel sich berechnend eine neue Existenz lieber in Deutschland als in der Türkei oder Griechenland aufbauen, dann nutzen die unsere Hilfsbereitschaft aus und das spricht schon mal für einen schlechten Charakter der Flüchtlinge. Nun gut, ganz sicherstellen, dass die in Griechenland bleiben, kann man wohl gerade nicht, so das bisschen Pragmatismus der Merkel-Politik, also wird fortgeschritten, dass die sich zu integrieren haben. 8. Integration umfasst dabei alles, was dazu gehört, eben ein anständiges Mitglied in der deutschen Gesellschaft zu werden. Und ob die das überhaupt können, dahinter steht ein dickes rassistisches Fragezeichen. Und je nachdem, welchen politischen Weitblick man hat, findet die rassistische Sortierung statt. Ausländer raus ist der Standpunkt des ganz rechten Rands. Flüchtlingszahlen deutlich mindern und kriminelle Ausländer leichter abschieben, ist der Standpunkt der bürgerlichen Mitte. 9. Aufklärung wird in dem Sinne betrieben, dass es vor allem die Nordafrikaner seien, die kriminell sind, Syrer dagegen nicht so doll. Und damit man die skeptische Bevölkerung beruhigen kann, soll jetzt schön nach Herkunftsregionen statistisch erfasst werden, wer was wie oft anstellt. Das gilt natürlich alles nicht als Rassismus, sondern als eine verständliche kriminalpolitische Maßnahme. Das Wissen über Rassismus als Kulturgut. Noch eine letzte Überlegung zum Thema dieser Variante Rassismus. Manchmal kommt er sehr abstrakt daher, wenn die anderen sowieso einfach nicht zu uns passen. Soweit es um konkretere Schuldzuweisungen an das innere Wesen irgendeiner vorhandenen oder empfundenen Bevölkerungsgruppe geht, gibt es plötzliche Änderungen, bei manchen aber recht beharrliche Urteile, die auch jeder kennt, selbst wenn er sie nicht teilt. So ist der Diebstahl ein Thema in Sachen Unanständigkeit, das mit dem Antiziganismus recht deutlich verwoben ist. Dem Juden wird dagegen und anderes die besondere Geldgier nachgesagt, also ein mangelnder Wille, sich für die Gesellschaft zurückzuhalten. Im Rassismus gegen Schwarze spielt die natürliche Wildheit, als Idee und Legitimation dafür, dass er von Weißen nur zu seinem eigenen Besten geführt werden müsse, bestimmte Tätigkeiten zugewiesen bekommen müsse, von bestimmten Tätigkeiten in einer Gesellschaft ausgeschlossen werden müsse oder aber, radikalisiert, gleich aus der Gesellschaft ausgeschlossen gehöre, und dabei wiederum der männliche Sexualtrieb eine beharrliche Rolle. Diese gesellschaftlich gültige Assoziation ist mit der Köln-Silvester-Diskussion erfolgreich abgerufen und bestätigt worden. Keine gute antirassistische Praxis ist dann der Versuch, darauf hinzuweisen, dass 50 Täter nicht alle sind, das überwiegend nordafrikanisch eben auch sagt, dass auch andere dabei waren oder dass Deutsche sowas doch auch machen, etwa auf dem Oktoberfest. Damit verpasst man den ganzen Kern der Debatte, wie sie geführt wurde, der darin besteht, dass es gute, anständige Menschen bräuchte für eine allseitig gut funktionierende Gesellschaft und daher die Suche nach wesensmäßig schlechten Menschen am Leben erhält. Wie Staatspersonal und Bürger sich im Rassismus aus unterschiedlichen Gründen leider einig werden. Für diesen Rassismus braucht es keine Schädelmessungen wie im Nationalsozialismus. Man darf hingegen gespannt sein, was die Neurowissenschaften irgendwann mal zur Kriminalitätsbereitschaft so erforschen. Die kühne Thesen, dass man das Kriminalitätsgenommen bald finden wird, gibt es ja schon. Rassismus beruht aber nicht auf falscher Wissenschaft, sondern die falsche Wissenschaft gibt es wegen des Rassismus der Wissenschaftler und sie liefert fortwährend Belege für einen Standpunkt, den es aus ganz anderen Gründen gibt. Der Staat und seine Organe, Politik, Justiz und Polizei, sind interessiert an einer freiwilligen Unterordnung zum Zwecke des glatten Durchregierens für einen wachsenden nationalen Reichtum, der dann wiederum den Staat mächtig macht. Dafür wollen sie ein anständiges Volk. Eine rassistische Antwort ist eine Variante, bei der berufsmäßigen nationalistischen Suche nach Störern. Die Bürger meinen, sie stünden besser da, wenn alle Menschen endlich anständig wären und wollen dafür einen starken Staat, der Mores lehrt und Unverbesserliche aus der Gesellschaft ausschließt. Deutsche, bei denen ein schlechter Charakter ausgemacht wurde, gehören für sie in den Knast, kriminelle Ausländer sollen weg. So geraten die meisten Menschen armutstechnisch unter die Räder, weil die Gesetze mit Erfolg durchgesetzt werden. Die Bürger gehen dennoch auf diesen gesellschaftlichen Zustand mit dem unabrückbaren Ideal los, dass wenn sich nur alle anständig, also der nationalen Moral gemäß benehmen würden, es hier schon zu einem harmonischen Leben kommen sollte. Dass dieses Ideal permanent und notwendig gestört wird, eine Welt des Eigentums ist nun mal eine des permanenten Hauen und Stechens, nehmen sie nicht zum Anlass, sich ihre meist prekäre Existenz zu erklären, die ihnen der Staat mit der Verpflichtung aufs Geldverdienen einbrockt und vom Ideal abzurücken, sondern sich auf die Suche nach den Schuldigen, den Störern der Harmonie, zu machen. Eine Konsequenz, die sie ziehen, ist die Welt des Rassismus, deren Bilder und Inhalte mal plump, mal hochwissenschaftlich daherkommen, die Konsequenzen aber immer brutal für die Betroffenen sind. Und zwar nicht erst dann, wenn er wie jüngst in Clausnitz oder Bautzen handfest wird. Ein Text der Gruppen gegen Kapital und Nation, März 2016. www.gegner.in 1. Das ganze Urteil, im Folgenden als BGH 1956 zitiert, ist nachzulesen auf https://www.jurion.de/urteile/bgh, gefunden am 23.02.2016. 2. Zitiert nach Süddeutsche Zeitung 18.02.2016, Seite 6. 3. Siehe dazu den Text, das staatliche Strafen, das Unterkapitel, 6. Die strafrechtliche Bestimmung von Schuld, mangelnder Wille zur Unterordnung unter die bürgerliche Rechtsordnung. https://gegen-kapital-und-nation.org/das-staatliche-strafen-raute 6. 4. Zum Vergleich mit der heutigen Verschärfung der Abschiebung von Ausländern, die ein Gesetz übertreten haben, im Folgenden in den Fußnoten einige Zitate an den entsprechenden Stellen. Hervorhebungen dabei von GKN. Hier sei die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann zitiert, die bereits im Sommer 2015 forderte, wer hier durch kriminelle Energie und Straftaten sein Asylrecht missbraucht, Menschen und Sachen bedroht, hat sein Aufenthaltsrecht in unserem Lande verwirkt, muss zwingend abgeschoben und bis zum Vollzug inhaftiert werden, um die Allgemeinheit zu schützen. Zitiert nach dem Handelsblatt vom 29.09.2015. http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland gefunden am 5.3.2016. 5. In dieser Denke hat der Täter dann nicht ein Gesetz gebrochen, sondern ihm wird als Motiv untergeschoben, gleich eine ganze Rechtsordnung abzulehnen. Spiegel Online zitiert am 7.1.2016 die Bundeskanzlerin, zu reden sei auch über möglichen Handlungsbedarf bei der Ausweisung straffälliger Ausländer, sagte Merkel. Es sei zu prüfen, ob wir, was Ausreisenotwendigkeiten anbelangt, schon alles getan haben, was notwendig ist, um hier auch klare Zeichen zu setzen an diejenigen, die nicht gewillt sind, unsere Rechtsordnung einzuhalten. http://www.spiegel.de/politik/deutschland gefunden am 5.3.2016. 6. Wobei hier daran erinnert werden soll, dass ein nach Anstand suchender Mensch sich unterschiedliche Hautfarben auch ordentlich einbilden kann. 7. Die Klägerin ist auch nach dem schon erwähnten Auschwitz-Erlass Himmlers vom 16. Dezember 1942 festgehalten worden. Dieser Erlass bedeutet, darüber besteht allgemeines Einverständnis in Rechtsprechung und im Schrifttum, eine entscheidende Wendung in der Zigeunerpolitik des sogenannten Dritten Reiches. Er unterwirft alle Zigeunermaßnahmen, die nur aus der Rassenideologie des Nationalsozialismus erklärt werden können, BGH 1956. 8. Für eine differenziertere Analyse der deutschen Flüchtlingspolitik siehe https://gegen-kapital-und-nation.org über die deutsche Realität aussagt. Der Text ist im Oktober 2015 geschrieben worden, seitdem hat sich natürlich einiges getan. 9. Spiegel Online stellt am 8.1.2016 die Position des SPD-Vorsitzenden und Vizekanzlers vor, ich sage, null Toleranz gegenüber Kriminalität und sexuellen Übergriffen, zitiert die Bild-Zeitung Gabriel. Der Staat müsse stark und handlungsfähig bleiben, das sind wir den Deutschen und der überwiegenden Mehrheit der anständigen Flüchtlinge schuldig. http://www.spiegel.de/politik/deutschland gefunden am 5.3.2016. Man achte darauf, dass in dem Zitat die Deutschen irgendwie prinzipiell als anständig unterstellt werden im Vergleich zu den Flüchtlingen, bei denen es solche und solche gäbe.